zur Veranstaltung Integration und sozialer Zerfall zur Aktualität der Dialektik der Aufklärung mit Gunzlin Schmidt-Nöhr. Dies ist die zweite Reihe von der zweiteiligen Veranstaltungsreihe, das Auschwitz nicht noch einmal sei, kritische Theorie heute von Kritikmaximierung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und bevor ich dann aufhöre zu reden und Gunzlin Schmidt-Nöhr das Wort überlasse, möchte ich noch kurz ein paar Sätze zu ihm sagen. Er hat Philosophie, Soziologie, Politikwissenschaft und Psychologie in München und Frankfurt studiert. 1977 wurde er promoviert mit einer Arbeit über Sinnlichkeit und Herrschaft, die von der Konzeptualisierung der inneren Natur bei Hegel und Freud handelt. Von 1978 bis 1996 leitete er das Max-Horkheimer-Archiv in Frankfurt und mit Alfred Schmidt zusammen war er Herausgeber der gesammelten Schriften von Horkheimer. Nach verschiedenen Lehraufträgen ist er seit 2002 Professor für Ethik an der Fachhochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Ich hoffe, dass er nicht nur durch seine Tätigkeit als Herausgeber und Redakteur der Zeitschrift für kritische Theorie und eben der Horkheimer-Werke bekannt ist, sondern auch durch seine eigene Publikationstätigkeit. Beispielhaft seien hier seine Arbeit zur Dialektik von Vernunft und Natur in der kritischen Theorie Horkheimers, Adornos und Marcuses, das Eingedenken der Natur im Subjekt und die Aufsatzsammlung Gesten aus Begriffen genannt. Und von meiner Seite aus sei es das, und der Vortrag soll ungefähr 55 Minuten dauern. Wir schließen daran direkt die Diskussion an. Viel Spaß und bis gleich. Ja, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich mich sehr herzlich für diese Einladung zu dem Vortrag über kritische Theorie bedanken. Die kritische Theorie kann man theoriegeschichtlich beschreiben, klassifizieren als eine von Hegel und Freud mit inspirierte Spielart des unorthodoxen Marxismus. Inhaltlich befasst sie sich ja bekanntlich mit der Kritik falschen Bewusstseins und falscher Zustände mit dem Ziel, zu einer Gesellschaft beizutragen, in der Selbstbestimmung, Solidarität und Gerechtigkeit nicht bloße ideologische Schlagworte bleiben. Zu dieser Theorietradition oder zu diesem Theorieprogramm haben sich eine Reihe sehr unterschiedlicher Autoren über mehrere Jahrzehnte hinweg geäußert und beigetragen, sodass es am Ende unmöglich scheint, von der kritischen Theorie überhaupt noch zu sprechen, beziehungsweise sie auf ihre Aktualität hin zu befragen. Man muss sich hier auf einen kleinen Ausschnitt begrenzen und schon die Auswahl ist natürlich subjektiv gefärbt. Ich möchte mich hier im Wesentlichen, wie angekündigt, auf die Dialektik der Aufklärung beziehen und da insbesondere auf sozialpsychologische Aspekte und dann nach den daraus zu resultierenden Möglichkeiten von Aufklärung heute fragen. Meine Überlegungen haben vier Abschnitte, vier Zwischenüberschriften. Erstens Auschwitz und Integration, zweitens Barbarei als Potenzial der Zivilisation, drittens der autoritäre Charakter Adorno und Milgram und viertens Autoritarismus und Postmodernismus. Also, der erste und etwas längere Abschnitt Auschwitz und Integration. Herr Plass hat mir freundlicherweise ja die Ankündigung dieser kleinen Vortragsreihe vorweg zugeschickt, die den Titel trägt, dass Auschwitz nicht noch einmal sei. Mit dieser Formulierung beginnt ja der Vortrag Erziehung nach Auschwitz von Adorno aus dem Jahre 1966, in dem der Autor hier verschiedene pädagogische und allgemein aufklärerische Mittel erörtert, um das, was er für möglich hält, nämlich die Wiederkehr von Auschwitz oder anders gesagt die administrative Zurichtung von Menschen zu Massenmördern zu verhindern. Hier sollte man Ziele und Mittel zunächst mal unterscheiden. Das Ziel, also das negative Ziel, dazu äußert sich Adorno auffällig dogmatisch, wenn man so will. Dogmatisch nämlich in dem Sinn, dass er sich der argumentativen Begründung des Guten, das traditionelle Ziel der philosophischen Ethik, verweigert. Die Forderung, sagt er, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderer voraus, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen, noch zu sollen. Zitat Ende. Soll sich also hier nicht um ein Ziel handeln, das irgendwie mit seiner guten und richtigen Argumentation steht oder fällt, sondern es ist etwas wie die Bedingung der Möglichkeit von vernünftiger Auseinandersetzung hier überhaupt angezeigt. Also sozusagen ein transzendentaler Stellenwert. Deswegen nennt er auch in der negativen Dialektik diese Forderung, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, einen neuen kategorischen Imperativ, so widerspenstig gegen seine Begründung wie einst die Gegebenheit des Kantischen. Allerdings ist dieser Imperativ anders als der Kantische, jedenfalls seinem Anspruch nach, keine hinreichende Bedingung für Moralität, sondern nur eine notwendige. Denn die Wiederkehr von Auschwitz kann man grundsätzlich auch mit Mitteln erreichen, verhindern, die die Mündigkeit und den aufrechten Gang der Menschen beeinträchtigen. In der Tat hat ein ehemaliger Stasi-Offizier vor einiger Zeit in einem sehr interessanten, langen Interview begründet, warum er damals geprägt von einem traditionell kommunistischen Elternhaus in den Überwachungs- und Bespitzelungsapparat eingetreten sei, nämlich die Begründung lautete, dass Auschwitz nicht sich wiederholen dürfe. Eben deshalb ist natürlich dann die Reflexion der Mittel, die den großen Teil des Adornoschen Vortrags ausmacht, besonders wichtig. Grundsätzlich möglich scheint Adorno hier diese Wiederkehr, weil er die Möglichkeit des Völkermordes auf eine Tiefenstruktur der Zivilisation zurückführt, die schon Freud mit dem Titel, allerdings eher verharmlosenden Titel des Unbehagens in der Kultur bezeichnet hatte. Es geht hier um den gesellschaftlichen Druck, der letztlich der Lebensnot entstammt und den die Menschen untereinander weitergeben und der ihre Charaktere deformiert. Er treibt die Menschen, sagt Adorno, zu dem Unsäglichen, das in Auschwitz nach weltgeschichtlichem Maß kulminierte. Unter den Einsichten von Freud, die wahrhaft auch in Kultur und Soziologie hineinreichen, scheint mir eine der tiefsten, dass die Zivilisation ihrerseits das Antizivilisatorische hervorbringt und es zunehmend verstärkt. Diese These, dass also in der Zivilisation das Antizivilisatorische angelegt ist, war ja schon die zentrale These der Dialektik der Aufklärung von 1944, die Schrift, die Adorno zusammen mit Horkheimer damals vorgelegt hat und die in der Gesamtheit der kritischen Theorie ja doch so etwas wie einen Dreh- und Angelpunkt darstellt. Die Dialektik der Aufklärung versucht, Gewalt, Unterdrückung, Schrecken als integrale Bestandteile der Zivilisation, als die dunkle Seite der gesellschaftlichen Rationalisierung zu erweisen. Ohne aber von den emanzipatorischen Errungenschaften ablassen zu wollen und ohne auch, wie konservative Denker, die zivilisatorische Unterdrückung innerer Natur rechtfertigen zu wollen. Also in diesem Dilemma oder in dieser Aufgabe könnte ein skeptizistischer Rückzug naheliegen, und so ist es auch manchmal interpretiert worden, aber ich denke, stärker ist die Tendenz hier, das zu tun, was bleibt im Sinne des Humanen, auch wenn es, wie es in der Dialektik heißt, ein Aufbegehren gegen die Logik der Geschichte wäre. Um diese geschichtliche Logik und die Tiefenstruktur der Gesellschaft geht es also hier auch in dem Vortrag von 1966. Und Adornos Argument ist das, dass sich hier gegenüber der Zeit von Auschwitz grundsätzlich nichts geändert hat. Dabei denkt er auch, aber nicht nur an die ökonomische Struktur im engeren Sinne, sondern an das, was in der Dialektik der Aufklärung und in anderen verwandten Schriften die instrumentelle Vernunft ist, die für die und in deren Rahmen so etwas wie ein Völkermord gleichsam ein wertneutrales Mittel ist, neben anderen zur Erreichung von Machtzielen. Also eine entmoralisierte, wertneutrale, instrumentelle Vernunft. Dadurch wird das, was dann passiert, enttabuisiert. Nochmal ein Zitat aus dem Vortrag. Da aber die Möglichkeit, die objektiven, nämlich gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen, die solche Ereignisse wie Völkermorde ausbrüten, zu verändern, heute aufs Äußerste beschränkt sind, sind Versuche, der Wiederholung entgegenzuarbeiten, notwendig auf die subjektive Seite abgedrängt. Damit meine ich wesentlich auch die Psychologie der Menschen, die so etwas tun. Nötig ist, was ich unter diesem Aspekt einmal die Wendung aufs Subjekt genannt habe. Man muss die Mechanismen kennen, die die Menschen so machen, dass sie solcher Taten fähig werden, muss ihnen selbst diese Mechanismen aufzeigen und zu verhindern trachten, dass sie abermals so werden, indem man ein allgemeines Bewusstsein jener Mechanismen erweckt. Also Adorno denkt hier nicht oder will hier nicht den Völkermord sozusagen auf psychologische Determinanten zurückführen. Er erkennt sehr deutlich, dass hier ganz andere Fragen im Spiel sind, politische Machtfragen, ökonomische, aber da kann er mit seinen Mitteln hier nichts tun, sondern was bleibt, ist ganz traditionell, könnte man sagen, das Programm der Aufklärung, Erziehung und Bewusstmachung, Öffentlichkeitsarbeit, Kulturarbeit im Sinne von Freud. Adorno beschreibt den gesellschaftlichen Druck näher auch als Eingesperrtsein in einem durch und durch vergesellschafteten, netzhaft dicht gesponnenen Zusammenhang, gegen den die vergesellschafteten Individuen gewalttätig und irrational immer wieder aufbegehren. Die blinde Wut gegen die Zivilisation, das ist das Sozialdestruktive, richtet sich dann stellvertretend gegen Sündenböcke. Ein Schema, das in der Geschichte aller Verfolgungen sich bestätigt hat, ist, dass die Wut gegen die Schwachen sich richtet, vor allem gegen die, welche man als gesellschaftlich schwach und zugleich, mit Recht oder Unrecht, als glücklich empfindet. Soziologisch möchte ich wagen, dem hinzuzufügen, dass unsere Gesellschaft, während sie immer mehr sich integriert, zugleich Zerfallstendenzen ausbrütet. Diese Zerfallstendenzen sind dicht unter der Oberfläche des geordneten zivilisatorischen Lebens äußerst weit fortgeschritten. Der Druck des herrschenden Allgemeinen auf alles Besondere, die einzelnen Menschen und die einzelnen Institutionen, hat eine Tendenz, das Besondere und Einzelne samt seiner Widerstandskraft zu zertrümmern. Mit ihrer Identität und mit ihrer Widerstandskraft büßen die Menschen auch die Qualitäten ein, Kraft, deren sie es vermöchten, dem sich entgegenzustemmen, was zu irgendeiner Zeit wieder zur Untat lockt. Vielleicht sind sie kaum noch fähig zu widerstehen, wenn ihnen von etablierten Mächten befohlen wird, dass sie es abermals tun, solange es nur im Namen irgendwelcher halb oder gar nicht geglaubter Ideale geschieht. Zitat Ende. Um zwei Thesen geht es hier. Eine psychologische, dass der Hass auf Minderheiten zumeist als Ventil für selbsterfahrene Bedrohungen und Gefährdungen fungiert. Und eine soziologische These, dass unsere Gesellschaft, während sie immer mehr sich integriert, zugleich Zerfallstendenzen ausbrütet. Betrachten wir zunächst die zweite These näher, der ich ja auch den Titel dieses Vortrags entnommen habe. Aber, wie das könnte man hier einwerfen und scherzhaft nachfragen, hat denn Herr Adorno gar nichts von unserer monatelangen Integrationsdebatte, Sarrazin-Debatte mitbekommen? Haben nicht die linken Kritiker Sarrazins eben das Ziel, was dieser für gescheitert erklärt, nämlich die erfolgreiche Integration von Minderheiten zu erreichen? Was meint er überhaupt mit Integration? Was meint er mit Zerfallstendenzen? Wenn wir uns auf die Suche nach Parallelstellen in Adornos Schriften begeben, dann zeigt sich, dass Adorno den Begriff Integration tatsächlich in einem sehr stark negativ wertenden Sinn gebraucht. Diese Bedeutung ist das Spiegelbild eines positiv aufwertenden Begriffs der Integration, wie er damals in der zeitgenössischen Ich-Psychologie und vor allen Dingen in der funktionalistischen Soziologie von Parsons verwendet wurde. Integration bezeichnete dort die Stabilität der Gesellschaft durch Passung ihrer Mitglieder, die sich mit den Werten und mit den Normen der Gesellschaft identifizieren. Da aber Adorno anders als Parsons von der Voraussetzung ausgeht, dass die Gesellschaft antagonistisch, also durch Klassengegensätze strukturiert ist, ist für ihn das Leitbild einer vollständigen Passung von Individuum und Gesellschaft natürlich trügerisch. Parsons zufolge, sagt er, gelingt etwa die von ihm stillschweigend und generell als positiv unterstellte Integration einer Gesellschaft, wenn deren funktionelle Bedürfnisse mit den Schemata des durchschnittlichen Über-Ichs übereinstimmen. Dieses Ineinanderpassen des Menschen und des Systems wird zur Norm erhoben, ohne dass der Stellung jener beiden Maßstäbe im Ganzen des gesellschaftlichen Prozesses nachgefragt wäre. Auch schlechte, repressive Zustände können in einem solchen Über-Ich normativ sich niederschlagen. Der Preis, den Parsons für begriffliche Harmonie zu entrichten hat, ist, dass sein Begriff der Integration einem unvernünftigen Zustand der Gesellschaft Raum ließe, wofern er nur Macht genug hätte, die ihm Angehörigen vorweg zu modellieren. Und weiterhin, das Ziel der gut integrierten Persönlichkeit ist verwerflich, weil es dem Individuum jene Balance der Kräfte zumutet, die in der bestehenden Gesellschaft nicht besteht und auch gar nicht bestehen sollte, weil jene Kräfte nicht gleichen Rechtes sind. Man lehrt den Einzelnen, die objektiven Konflikte vergessen, die in jedem notwendig sich wiederholen, anstatt ihm zu helfen, sie auszutragen. Der integrale Mensch, der die private Divergenz der psychologischen Instanzen und die Unversöhnlichkeit der Desiderate von Es und Ich nicht mehr spürte, hätte damit die gesellschaftliche Divergenz nicht in sich aufgehoben. Er verwechselte die zufällige Chance seiner seelischen Ökonomie mit dem objektiven Zustand. Seine Integration wäre die falsche Versöhnung mit einer unversöhnten Welt und sie liefe vermutlich auf die Identifikation mit dem Angreifer hinaus. Bloße Charaktermaske der Unterwerfung. Noch ein letztes Zitat, was am weitesten geht aus der negativen Dialektik. Der Völkermord ist die absolute Integration, die überall sich vorbereitet, wo Menschen gleichgemacht werden, geschliffen, wie man beim Militär es nannte, bis man sie Abweichungen vom Begriff ihrer vollkommenen Nichtigkeit buchstäblich austilgt. Auschwitz bestätigt das Philosophem von der reinen Identität als dem Tod. Zitat Ende. Nun erscheint im geschichtlichen Abstand der Parsonsche Begriff der Integration tatsächlich als überspannt, wenn nicht gar ideologisch, in dem Sinne, dass in modernen Gesellschaften es also weder empirisch noch normativ eine solche vollständige Passung von Gesellschaft und Individuum durch bruchlose Identifikation mit allgemeinen Werten und Normen gibt und geben muss. Das würde zugleich aber auch bedeuten, dass Adornos spiegelbildlicher Albtraum dieser abschleifenden Integration in der modernen Gesellschaft nicht unbedingt in der von ihm prognostizierten Art und Weise eines vollständig ausweglosen Eingesperrtseins Wirklichkeit geworden. Wären wir tatsächlich restlos eingesperrt, restlos auch in Bezug auf unsere Selbstwahrnehmung, dann merkten wir es vermutlich nicht. Aber es gäbe auch keine anomischen Ausbrüche mehr. In der heutigen Sozialforschung wird der Begriff der Integration ebenfalls immer noch im Sinn einer Verbindung von Einzelpersonen und Gruppen zu einer übergreifenden Einheit verwendet, aber diese Einheit ist eben nicht mehr bruchlos, wird nicht bruchlos verstanden. Es geht um den wechselseitigen Zusammenhang von psychischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Faktoren, wobei die letzteren, die sozialen und die kulturellen Faktoren vor allen Dingen erst in den letzten zwei Jahrzehnten im Rahmen der Migrationsforschung in den Blick genauer gerieten. Man unterscheidet üblicherweise vier Dimensionen hier beim Integrationsbegriff: die strukturelle, die kulturelle, die soziale und die identifikatorische. Strukturell integriert ist, wer grundlegende Kenntnisse über die Kommunikation und über die gesellschaftlichen Institutionen einer Gesellschaft hat und Zugang zu gesellschaftlichen Positionen sich damit eröffnet hat, vor allen Dingen natürlich in der Arbeitswelt. Kulturell integriert ist, wer die normativen, sprachlichen, evaluativen Kompetenzen besitzt, um ein Leben in der Gesellschaft im Konsumbereich, in der Arbeitswelt teilzunehmen. Dann sozial integriert ist, wer also auch im privaten Leben Geselligkeitsformen der Mehrheitsgesellschaft übernimmt. Und schließlich identifikatorisch kann man sich bei Migranten gut vorstellen, die in irgendeiner Weise aufhören, in ihrer ursprünglichen Kultur zu sprechen, zu denken, zu fühlen und sich dann persönlich als Mitglied der neuen Gesellschaft definieren. Ein solcher vierfacher Integrationsbegriff mag leidlich dazu taugen, die Anpassung von Migranten an eine Aufnahmegesellschaft zu beschreiben. Nicht nur auf Migranten ist das dann anwendbar, auch andere Menschen, zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, mit chronischen Krankheiten, mit Menschen ohne Arbeit, Menschen, die straffällig geworden sind, wollen und sollen integriert werden. Doch entgeht der Analyse Entscheidendes, wenn man Integration eben wie heute üblich fraglos schon fast synonym mit einem Leben in Menschenwürde setzt, gleichsetzt. Ob die Verlierer der modernisierten Produktionsverhältnisse und der globalisierten Märkte hierzulande oder weltweit strukturell, kulturell, sozial oder identifikatorisch integriert sind, lässt sich pauschal weder verneinen noch bejahen. Sofern sie aber eine Rolle im Netzwerk der globalen Ökonomie spielen, zum Beispiel als billige Arbeitskräfte, sind sie aus der Gesellschaft nicht ausgeschlossen, sind sie also integriert, wohl aber hinsichtlich der zu verteilenden Gratifikationen benachteiligt. Genauso wenig könnte man ja davon sprechen, dass Sklaven in einer Sklavenhaltergesellschaft nicht integriert wären, obwohl sie ja die Hauptproduzenten dort waren und sich sogar in vielen Fällen identifikatorisch integrieren konnten. Christoph Türke in seinem schönen Buch Erregte Gesellschaft hat deshalb zu Recht diesen sozialpolitisch geläufigen Integrationsbegriff als Sekundärvorgang bezeichnet. Von diesem Ensemble der Sicherheiten, Genüsse und Mitgestaltungsmöglichkeiten, mit denen eine Gesellschaft ihre Mitglieder entlohnt, ist Integration als Primärvorgang zu unterscheiden. Integration als Primärvorgang, ein durchaus zwanghafter Prozess, den die Gesellschaft jedem ihrer Mitglieder auferlegt und unter Androhung des fundamentalen Ausschlusses durchsetzt. Und dieser Begriff der Integration, der primären Identifikation, ist eigentlich der Adornosche Begriff der Integration. Man kann hier in historischer Dimension an das berühmte Marx'sche Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation denken, wo er am Beispiel Englands zeigt, wie hier zunächst mal, bevor von Kapitalverhältnissen die Rede ist, eine gewaltsame Trennung der damaligen Stände des zerfallenden Feudalismus von ihren jeweiligen Produktionsmitteln durchgesetzt wurde. Das war im 16. Jahrhundert. Hier hat sich der Markt, der natürlich schon vorher bestand, von einem Ort des Waren- und Gütertausches langsam hin entwickelt zur primären Integrationsinstanz. Das heißt, die Menschen verkaufen nun nicht mehr ihre selbstproduzierten Güter auf dem Markt, sondern müssen sich zunehmend selbst im Sinne der Marktgesetzlichkeit modulieren. Primäre Integration in diesem Sinn als Exklusion und Inklusion gehören untrennbar zusammen. Adorno und Horkheimer vermuteten nun aber, dass man auch noch weiter zurückgreifen muss über die Geschichte der bloßen Marktförmigkeit des Menschen im Sinne des Kapitalismus hinaus, weil ja der Markt weitere Voraussetzungen hat, zivilisatorische Fertigkeiten voraussetzt, die er selbst nicht erzeugen kann. Verlässliches, zielorientiertes, rechnendes Verhalten, letztlich Selbstbeherrschung, psychische Identität. Die Wurzeln dieser Kompetenzen reichen weit hinter die Entstehung des kapitalistischen Marktverhältnisses zurück, weshalb die Autoren der Dialektik sie bereits am homerischen Odysseus beispielhaft aufzeigen. Sie sind aber nicht nur archaisch, sondern müssen dann, wie es dort in der Dialektik heißt, etwas davon müssen wie immer wiederholt werden. Also Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, heißt es da, bis das Selbst, das Identische, Zweckgerichtete, der männliche Charakter des Menschen geschaffen war. Und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Damit wird nun klar, weshalb Integration und sozialer Zerfall für Adorno keine Gegensätze darstellen und weshalb er sie dicht unter der Oberfläche des geordneten zivilisatorischen Lebens verortet, nämlich auf der Ebene der sozialisatorischen Sekundärvorgänge. Obwohl oder gerade weil alle der gegenwärtigen Integration des globalen Marktes ausgeliefert sind, brechen immer wieder große Bereiche der sozialen Teilhabe weg. Das gilt im globalen Maßstab in Form der für einige profitablen Unterentwicklung vieler Länder mit den Folgen von Krieg, Bürgerkrieg und Terrorismus, aber auch für die westlichen postindustriellen Länder, in denen die Idee des Sozialstaates sich seit etwa 2 Jahrzehnten immer wieder in Rückzugsgefechte verwickelt sieht. Entscheidend bleibt, um noch mal einen Türke hier zu zitieren, dass ausgeschlossen werden nur kann, wer zuvor in die Zwänge des Kollektivs schon integriert war, dass Ausschluss heute nur noch innerhalb der Gesellschaft stattfindet, dass gerade Arbeits- und Obdachlose nicht vom Markt ausgeschlossen sind, vielmehr seine Zwänge umso ungepolsterter zu spüren bekommen, je weniger sie an seinen Annehmlichkeiten teilhaben, dass Ausgeschlossensein sowohl haltloses Umherstreunen heißen kann, als auch Eingeschlossensein in Gefängnissen, Asylen, Kliniken, Aufbewahrungsanstalten. Ich komme zum zweiten Abschnitt. Der erste war der längste. Barbarei als Potenzial der Zivilisation. Jetzt mal kurz einen Schluck. Also, die Dialektik der Aufklärung. Worum geht es darin? Es geht nicht um diesen oder jenen sozialen Wandel auf dem Weg zur Moderne, sondern es geht um das Prinzip des zivilisatorischen Fortschritts, in dem zugleich der barbarische Einbruch mit enthalten sei. Die These ist ja, dass seit den Anfängen der Kultur sich die Entwicklung der gesellschaftlichen Vernunft, Horkheimer, Adorno folgen hier materialistisch-evolutionären Theorien, die immer schon auf die Verschränkung von Selbsterhaltung und Herrschaftssicherung hingewiesen haben. Also alles das, was man sonst unter Vernunft verstehen mag, das Überschießende, die philosophische Reflexion, die künstlerische Reflexion, alles das wird in Nischen verbannt, kommt natürlich auch immer vor, aber in Nischen und harmlosen Spielwiesen, während sich als Mainstream doch das Diktat der instrumentellen Rationalität durchsetzt, dass sich letztlich auf die Kalkulation von Mitteln reduzieren lässt. Und das wird nun durchgespielt, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, in verschiedenen Bereichen. Zunächst mal geht es um die Entwicklung der Wissenschaft aus den Begriffen, aus den magischen Begriffen heraus. Am Ende sehen Horkheimer und Adorno hier sich mit einer positivistischen Wissenschaftsauffassung konfrontiert, die auf ganzheitlich lebensorientierenden Sinn verzichtet. Das ist die Grundthese dieses ersten Kapitels über den Begriff der Aufklärung. Das Schicksal der Moral in der Moderne, und das ist dann die Grundthese des Juliette-Kapitels, ist, dass sie nur noch als soziale Konvention weiter besteht, da unter der Dominanz der instrumentellen Vernunft die Moral sich nur noch durch ihren Nutzen, durch ihren sozialen Nutzen legitimieren kann. Das aber gilt genauso für antisoziale Strebungen. Also auch die können ja doch sozial nützlich sein. Schließlich das Schicksal der Kunst in der Moderne. Das ist dann die These des Kapitels über Kulturindustrie. Hier wird das Bestehende ständig unablässig zurückgespiegelt durch die Kulturindustrie und jede Art von darüber hinausweisendem Gehalt der Kultur ausgetrieben. Und dann haben wir noch dieses Kapitel über den Antisemitismus, der hier als Grenze, als unübersteigbare Grenze insofern der Aufklärung gesehen wird, als hier die geistigen und materiellen Kräfte vollends irrational, nämlich parthisch projektiv, heißt es hier, für das Ziel des Völkermordes dienstbar gemacht werden. Also insgesamt haben wir es hier zweifellos mit einem sehr negativen, schwarzen Bild der Moderne zu tun. Und die destruktiven Züge, die hier gezeichnet werden, werden natürlich auch dadurch noch gestärkt, verstärkt, dass sie historisch sehr tief und systematisch sehr tief und historisch sehr weit zurückgreifend verortet werden. Man hat hier insbesondere von Seiten von Habermas hier einen sich selbst negierenden, einen performativen Selbstwiderspruch erkennen wollen, dass also die Aufklärung sozusagen sich selbst aufhebt und ihre eigene Begrifflichkeit denunziert. Ich denke, das ist ein nicht zutreffendes Bild, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, die Funktion der Dialektik der Aufklärung in dem damaligen Forschungsprogramm, die eben sehr eng zu sehen ist mit den alternativen Auffassungen von Wissenschaft und von wissenschaftlicher Forschung, die hier in den Theorien über Vorurteil vorgelegt wurde. Also, worum es sich bei der Dialektik der Aufklärung handelt, ist nicht der Verzicht auf Rationalität, nicht der Verzicht auf Forschung, sondern, wenn man so will, ein eigentümliches Forschungsprogramm zur Thematik des jederzeit möglichen Misslingens von Zivilisation und Aufklärung. Das Wesen der Vorgeschichte, heißt es in der Dialektik der Aufklärung. Vorgeschichte, jetzt ist es der Ausdruck der Marxischen Sichtweise auf die Geschichte. Das Wesen der Vorgeschichte ist, ist die Erscheinung des äußersten Grauens im Einzelnen. Hinter der statistischen Erfassung der im Pogrom Geschlachteten verschwindet das Wesen, das an der genauen Darstellung der Ausnahme der schlimmsten Folterung allein zutage tritt. Das glückliche Dasein in der Welt des Grauens wird durch deren Existenz als ruchlos widerlegt. Diese wird zum Wesen, jenes zum Nichtigen. Das sind schwer auf Anhieb verständliche Formulierungen, die man im Grunde 3-4 Mal lesen muss, Anspielungen auf die hegelische Logik. Ich will es versuchen, so in meinem Verständnis nochmal wiederzugeben. Worum es geht, ist, dass man die Struktur der Rationalität letztlich nicht dadurch erfasst, dass man ihre normale Funktion in den Blick nimmt, zu der auch das glückliche Dasein einer Mehrzahl oder einer Einzelner gehören mag, sondern dass man von den Ausnahmen her ausgehen muss, von den Ausnahmen, die hier die des Grauens sind, das destruktive Potenzial des Verfügens über Natur und Menschen wird hier deutlich. Man kann gegen diese Sätze von der Ruchlosigkeit des glücklichen Daseins, übrigens auch eine philosophiegeschichtliche Anspielung auf Schopenhauer, der den hegelischen Optimismus und den Leibnizischen als ruchlos bezeichnet hat. Man kann dagegen einwenden, dass mit ihnen eigentlich überhaupt nicht zu leben ist. Wer könnte und wollte sich in den Momenten des Glücks ständig das Grauen der Welt vergegenwärtigen? Aber das haben die beiden Autoren in ihrem Alltag auch nicht getan. Worum es geht, ist vielmehr die geschichtsphilosophische Perspektive auf das, was in der traditionellen Ausdrucksweise der Philosophie und der Metaphysik das Wesen genannt wird. Das Wesen ist die Struktur des gesellschaftlichen Prozesses. Wie er in verschiedenen unterschiedlichen Epochen jeweils anders organisiert wurde und das Wesen des einzelnen Erscheinenden eines Oberflächenphänomens ist dann erkannt, wenn es mit dieser epochalen Struktur in Verbindung gesetzt wird. Beispielsweise bezieht sich die kritische Analyse der kulturindustriellen Produkte nicht allein auf ästhetische Formgesetzlichkeiten oder auch nicht auf die psychologische Wirkung, sondern auf die gesamtgesellschaftliche Funktion der Kulturindustrie. Was in den Massenmedien zum Beispiel überbordender Spaß erscheint, wäre dann in seinem Wesen, wie es hier heißt, zum Beispiel die Kompensation von gesellschaftlichem Elend. Hinter der Erlebnisgesellschaft, wie es bei Gerhard Schulze heißt, erschiene möglicherweise die depressive Gesellschaft, wie es bei Alain Ehrenberg formuliert ist. Ich möchte diese Struktur dieses kritischen Denkens, was ich zunächst mal hier in dieser allgemeinen Formulierung vom wesenslogischen Formulierung vorgestellt habe, jetzt an einem Beispiel näher ausführen. Damit komme ich zum dritten Abschnitt, der autoritäre Charakter. Und da greife ich auf die bekannten Experimente von Milgram zurück. Die Kategorie des autoritären Charakters aus den Studien über Vorurteil von Adorno eignet sich gut dazu, um die Erkenntnisleistung der empirischen Vorurteilsforschung des Instituts im Unterschied zu positivistischen Verkürzungen deutlich zu machen. Ungefähr 2 Jahrzehnte, nachdem die Untersuchungen zum autoritären Charakter in der amerikanischen Soziologie und Sozialpsychologie bekannt geworden sind und auch kontrovers diskutiert wurden, unternahm der Psychologe Stanley Milgram an der Yale University seine berühmten Experimente zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber einer Autorität. Milgram fasst seine Forschungsergebnisse wie folgt zusammen. Dies ist vielleicht die fundamentalste Erkenntnis aus unserer Untersuchung. Ganz gewöhnliche Menschen, die nur schlicht ihre Aufgabe erfüllen und keinerlei persönliche Feindseligkeit empfinden, können zu Handlungen in einem grausigen Vernichtungsprozess veranlasst werden. Schlimmer noch, selbst wenn ihnen die zerstörerischen Folgen ihres Handelns vor Augen geführt und klar bewusst gemacht werden, und wenn man ihnen sagt, sie sollen Handlungen ausführen, die in krassen Widerspruch stehen zu ihren moralischen Grundüberzeugungen, so verfügen doch nur vereinzelte Menschen über genügend Standfestigkeit, um der Autorität wirksam Widerstand entgegenzusetzen. Eine Vielzahl von Hemmungen gegenüber dem Ungehorsam gegen Autorität spielt mit und sorgt erfolgreich dafür, dass einer nicht aufmuckt. Milgram, Zitat Ende. Diese Experimente von Stanley Milgram bestanden darin, dass Freiwillige, die sich für eine kleine Aufwandsentschädigung bereit erklärt hatten, an einer wissenschaftlichen Untersuchung über den Zusammenhang von Lernen und Strafe teilzunehmen, in die Rolle von Lehrern gebracht wurden, von sogenannten Lehrern. Sie hatten die Aufgabe, anderen Personen in der Rolle von Schülern Wortverbindungen anzudressieren. Beliebige Worte so. Als Mittel dafür standen dem jeweiligen Lehrer ein sogenannter Schockgenerator zur Verfügung, mit dem er dem Schüler bei falschen Antworten jeweils Elektroschocks von 15 bis 450 Volt in 15er Schritten aufsteigend geben sollte. Die Skala der Voltzahlen war zusätzlich beschriftet auf diesem Gerät mit den Angaben leichter Schock, mäßiger Schock, mittlerer Schock, kräftiger Schock, schwerer Schock, sehr schwerer Schock, Gefahr, bedrohlicher Schock. Der an den Armen fixierte Schüler, in Wahrheit eine eingeweihte Person, die nicht wirklich Schocks erhielt, sondern die Reaktionen darauf nur mimte, befand sich bei der Standardversuchsanordnung in einem anderen Raum als der Lehrer, der aber mittels Lautsprecher die Reaktion des Schülers mitbekam. Milgram beschreibt diese Reaktionen so. Allgemein gab das Opfer keinerlei Äußerungen von Unbehagen von sich, bis der 75-Volt-Schock angewendet wurde, auf den es mit leichtem Knurren antwortete. Ähnliche Reaktionen folgten auf den 90- und 105-Volt-Schock. Bei 120 Volt rief das Opfer dem Versuchsleiter zu, dass die Schocks jetzt schmerzhaft würden. Schmerzliches Stöhnen wurde bei der Anwendung des 135-Volt-Schocks vernehmbar. Und bei 150 Volt schrie das Opfer auf: Versuchsleiter, holen Sie mich hier raus. Ich weigere mich, weiter mitzumachen. Schreie dieser Art setzten sich mit ständig wachsender Intensität fort, bis zum Beispiel bei 180 Volt das Opfer schrie: Ich kann den Schmerz nicht aushalten. Bei 270 Volt war die Antwort eindeutig ein qualvolles Brüllen. Kontinuierlich von 150 Volt aufwärts bestand das Opfer darauf, aus dem Experiment entlassen zu werden. Bei 300 Volt brüllte es verzweifelt, dass es keine Antworten auf den Gedächtnistest mehr geben würde. Irgendwann hat es dann auch gar nicht mehr reagiert, bei 400 Volt. Jedes Mal, wenn der Lehrer durch die scheinbaren Schmerzäußerungen des Schülers veranlasst, das Experiment abbrechen wollte, wurde er vom Versuchsleiter in gleichbleibend freundlichem, sachlichem, aber bestimmten Tonfall aufgefordert, weiterzumachen. So mit der Begründung, das muss eben sein oder so. Das ist im Dienste unseres Experiments notwendig. Das überraschende Ergebnis nun der Versuche war, dass 2/3 der Lehrerprobanden den Befehlen zum Weitermachen bis zu der schwersten Stärke von 450 Volt gehorchte. 2/3, 62%. Diese Grundanordnung dieses Experiments wurde in den Experimenten dann vielfach variiert. Es gibt so 18 Variationen, um die möglichen Faktoren heraus zu differenzieren, die das Verhalten beeinflussen. Und da zeigte sich dann vor allen Dingen, dass die Frage der räumlichen Nähe oder Distanz, also das konnte man akustisch, visuell machen oder im selben Raum, in ganz anderen Räumen und so weiter, dass je näher Opfer und Täter sich räumlich waren, desto mehr das dann den Ungehorsam ermöglichte. Oder umgekehrt, je weiter sie entfernt waren, desto mehr das autoritäre Verhalten, desto besser das autoritäre Verhalten funktionierte. Es gab noch einige andere interessante Faktoren, unterschiedliche Funktionszuweisungen, unterschiedliche Gruppenkonstellationen von sogenannten Lehrern. Also manchmal waren sie auch zu dritt und die Versuchsperson war nur Handlanger. Das war dann die krasseste Gehorsamsbereitschaft. Also wenn ein anderer die Stromstöße gegeben hat und der eigentliche Versuchsperson das nur irgendwie aufzeichnen sollte, dann gab es sozusagen nie irgendeinen Protest dagegen. Also, die Milgram-Experimente wurden in den folgenden 2 Jahrzehnten dann interkulturell weltweit wiederholt und interessanterweise immer mit den gleichen Ergebnissen. Übrigens wären sie heute in dieser Form, also war ja Anfang der 60er Jahre, heute in dieser Form aufgrund der seither geänderten forschungsethischen Normen der Berufsverbände auch so nicht mehr durchführbar. So schockierend die Einsicht in die Situationsabhängigkeit des Verhaltens und in die Schwäche moralischer Überzeugungen der meisten Menschen war, jeder normale Mensch schien, wenn nur die Umstände danach waren, sich zum SS-Schergen oder KZ-Aufseher zu eignen. So ungeklärt blieb aber dabei, wodurch sich eigentlich dieses Drittel der weniger Gehorsamen von den anderen 2/3 der mehr Gehorsamen unterschied. Um das herauszufinden, unternahm Milgram und andere beteiligte Forscher, vor allem Alan Elms, zahlreiche Nachuntersuchungen. Dabei zeigte sich, dass Merkmale wie Geschlecht, Alter, Bildungsgrad, Religions-, Parteizugehörigkeit keinen oder fast keinen signifikanten Einfluss auf Gehorsam oder Ungehorsam hatten. Es blieben letztlich Persönlichkeitsfaktoren, die offenbar darüber entschieden, ob unter gleichen Bedingungen die einen mitmachten und die anderen Widerstand leisteten. Man hat dann ausgewählte Versuchspersonen genommen, die jeweils Extremvarianten darstellten, also die besonders Gehorsamen, einige besonders Gehorsamen und einige besonders Ungehorsamen, hat dort 2 Gruppen gebildet und die dann mit verschiedenen Persönlichkeitstests untersucht, unter anderem mit dem heute auch noch gebräuchlichen MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, der dazu dient, psychische Abweichungen, psychische Störungen zu erfassen. Und das Interessante war nun, Persönlichkeitsdifferenzen zwischen beiden Gruppen ließen sich mittels der einschlägigen Tests nicht finden. Wie ist das Ergebnis zu deuten? Es gibt eine hervorragende Untersuchung von Hans Lüttke, eine eingehende, eigentlich die beste, die ich kenne, Rekonstruktion der Milgram-Experimente und des gesamten sozialpsychologischen Umfeldes, der darauf hinweist, dass dieses negative Ergebnis nicht wirklich überraschend sein konnte. Denn die Persönlichkeitstests à la MMPI sind rein empirisch konstruierte Verfahren, bei denen die Items, also die Fragen, nur aufgrund der gemessenen Antwortwahrscheinlichkeit ausgewählter Patientengruppen zusammengestellt werden und wiederum dann zu diagnostisch verwendbaren Skalen zusammenkonstruiert werden. Also sie erfassen das Normale. Und genau das lag ja hier vor. Ich zitiere Lüttke. Überraschend ist dieses Ergebnis des Fehlens eindeutiger signifikanter Unterschiede nur, wenn man weiterhin von der Prämisse ausgeht, dass Autoritätsgehorsam anormal, krankhaft oder sonst wie abweichend sei. Alle durchgeführten Untersuchungen sprechen aber dafür, dass dem nicht so ist. Und in diesem Fall verstehen sich die Testergebnisse gleichsam von selbst. Da alle standardisierten Persönlichkeitstests vornehmlich Abweichungen von einer Norm messen, die aus den üblichen Merkmalsausprägungen der Bevölkerung gewonnen sind, gehen einmal alle vorhandenen Persönlichkeitsmerkmale, die in einen Autoritätsgehorsam hinweisen könnten, als Standard in diese Tests mit ein. Wenn sie, wie die Milgram-Ergebnisse nahelegen, vermuten, durchgängig vorhanden sind und nicht nur als Abweichung auftauchen. Zum anderen messen die angewandten Tests die Versuchspersonen nicht unter Autoritätsdruck. Wenn die Annahme zutreffen sollte, dass der Eintritt in ein Autoritätssystem Persönlichkeitsmerkmale aktiviert, die ohne den Einfluss einer Autorität zwar vorhanden, aber nicht manifest und verhaltensbestimmend sind, werden diese Merkmale in einer herrschaftsfreien Testsituation nicht freigesetzt und damit auch nicht gemessen, wenn sie von den angewandten Tests überhaupt erfasst werden können. Soweit Lüttkes meiner Meinung nach zutreffende Analyse. Bei den Nachuntersuchungen kam nun aber auch die Authoritarian Personality und die dort entwickelte F-Skala, sogenannte F-Skala, also Faschismus-Skala, vom Adorno zum Einsatz. Und dies war das einzige Verfahren, bei dem Unterschiede zwischen den beiden Probandengruppen erkennbar wurden. Die F-Skala begründende Theorie des autoritären Charakters zielte von vornherein auf eine Persönlichkeitsschicht unterhalb bewusster Meinungen und Überzeugungen. Diese bildeten zugleich mit der bewussten Weltanschauung ganzheitliche Persönlichkeitsstrukturen. Besonders charakteristisch für den autoritären Charakter war nach Ansicht der Forschergruppe um Adorno die Verknüpfung einer Unterwerfungsneigung mit Aggressionen gegenüber Schwächeren. Dies wurde aus einer sozialisatorisch bedingten Ich-Schwäche erklärt. Die Ich-Schwachen sind nicht in der Lage, in Beziehungen zu anderen Menschen die eigenen Anteile und fremde Anteile zu unterscheiden, beziehungsweise die eigenen Projektionen, die eigentlich auch das Normale sind, dann reflexiv zurückzunehmen. Daraus resultieren die dem autoritären Charakter zugeschriebenen Stereotypien und Dichotomien in den Auffassungen. Die bei Milgram Gehorsamen zeigten durchgängig wohl hohe Werte auf der Adornoschen F-Skala. Ich muss es ein bisschen abkürzen, damit es hier nicht zu lang wird. Das Interessante ist eben hier, man könnte sagen, dass F-Skala und Milgram-Experimente sich überlappen. Es gibt natürlich auch gewisse Unterscheidungen, die man dann so erklären kann, dass hier nochmal ein besonderer Kern innerhalb der Autoritätsgeneigten, die Milgram erfasst, herausgefiltert werden, die eben tatsächlich zu faschistoiden oder faschistischen Auffassungen dann neigen. Also es ist nochmal eine engere Fokussierung, die sich hier bei Adorno findet. Aber es ist eben doch eine erstaunliche empirische Bestätigung dieses rein theoretischen, zunächst mal rein theoretischen Konstruktes hier vorhanden, mit dem großen Unterschied, dass eben bei Milgram dieses Verhalten letztlich nicht erklärt werden kann. In Milgrams eigene Auffassung ist die einer lerntheoretischen Abspaltung. Also er sagt, Menschen, die in solchen Situationen kommen, die fallen sozusagen auf ein bestimmtes autoritäres Muster zurück. Aber er kann nicht erklären, wie dieses autoritäre Muster, diese Anpassungsmoral mit der Persönlichkeit insgesamt zusammenhängt. Und genau das war ja der Anspruch der Theorie des autoritären Charakters. Also ich kürze das ab und komme jetzt zum Abschluss, kurzen Abschluss. Autoritarismus und Postmodernismus. Wenn wir hier von der Aktualität oder wenn ich die Aktualität dieser nach wie vor interessanten Untersuchungen behaupte, dann muss man natürlich auch sehen, was hier sich geändert hat. Das geht los mit den empirischen Verfahren, die sich seit dieser Zeit natürlich unendlich verfeinert haben und viele auch Kurzschlüsse sind hier kritisiert, zu Recht kritisiert worden, wo man heute differenzierter vorgeht. Das ist die wissenschaftliche Seite. Die empirische Seite ist ebenfalls hier gewichtig. Was sich geändert hat, sind natürlich vor allen Dingen die Familienstrukturen, die mit den gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängen und daraus resultierend dann auch die Sozialisationsformen gegenüber dem, was hier vor 70 Jahren beobachtet wurde. Was sich geändert hat, bekanntlich auch die psychischen Krankheitsbilder, wo man vielleicht ganz schlagwortartig sagen kann, es geht hier weniger um Sexualkonflikte wie noch zu Freuds Zeiten und mehr um Identitätsprobleme. Deswegen hat man schon Ende der 70er Jahre von einem neuen Sozialisationstypus gesprochen. In der Gegenwart versucht man, dem sogenannten postmodernen Menschen auf die Schliche zu kommen. Sein Verhalten resultiert aus der Fortentwicklung der Güterproduktion hin zu einer Produktion und Vermarktung, ja, nicht mehr von Gütern, sondern eigentlich von Erlebnissen, Gefühlen, Lebensstilen, neuen Welten. Das wurde natürlich ermöglicht durch die enormen Fortschritte der digitalen Technik und der elektronischen Medien. Man kann hier die ganze Diskussion um die Postmoderne nicht von diesen technischen Voraussetzungen trennen. Der postmoderne Mensch fühlt sich an keine verbindlichen Maßstäbe des Wahren und des moralischen Richtigen mehr gebunden. Er ist sozusagen der Produzent seiner eigenen Maßstäbe, aber dadurch auch in seinen Orientierungen allein gelassen und reagiert dadurch nach einer Beschreibung von Sigmund Baumann mit der Erzeugung imaginärer Gemeinschaften. Ich möchte doch dieses Zitat von Baumann hier nochmal kurz vorstellen, weil es das geläufige ästhetizistische Bild der Postmoderne etwas meiner Meinung nach sinnvoll korrigiert. In der Welt der vorgestellten Gemeinschaften, also das sind imaginäre Gemeinschaften, nicht mehr solche der leibhaftigen Begegnung, sondern vor allen Dingen über die Kommunikationsmedien dann hergestellt, ist der Kampf ums Überleben ein Kampf um den Zugang zur menschlichen Fantasie. Welche Ereignisse es auch sein mögen, die einen solchen Zugang gewinnen. Straßenkämpfe vor und nach Fußballspielen, Entführung von Flugzeugen, gezielte oder ziellose Terrorakte, Grabschändungen, das Beschmieren von Gotteshäusern mit beleidigendem Graffiti, die Vergiftung oder Verunreinigung von Speisen im Supermarkt, die Besetzung öffentlicher Plätze, Geiselnahmen, Massendemonstrationen, Aufruhr in den Städten. Sie gewinnen ihn zuerst und vor allem aufgrund ihrer semiotischen, symbolischen Eigenschaft, die Besetzung der öffentlichen Fantasie. Also kurz zum Abschluss drei Thesen, wenn ich die noch kurz hier bringen kann, oder drei Vermutungen, die nun mit dem Verhältnis zum Autoritarismus zu tun haben. Erste These, erste Vermutung, der postmoderne Charakter ist, so wie er von vielen Autoren sehr eindrucksvoll beschrieben wird, ist nicht oder noch längst nicht der quantitativ vorherrschende Rainer Funk, der hier zum Beispiel ein sehr interessantes Buch mit dem Titel Ich und Wir vorgelegt hat, beziffert den Anteil der Postmodernen ungefähr auf etwa 8-12%. Das heißt, im Umkehrschluss, das autoritäre Potenzial ist trotz mancher Abwandlungen nach wie vor in der Bevölkerung sehr stark vertreten. Zweiter Gedanke, man kann die Beschreibungen des Postmodernismus ähnlich wie andere Meinungsumfragen, also oder der Begriff des Postmodernen kommt sehr stark aus der Meinungsumfrage. Ich denke jetzt an die Sinusstudien, Milieustudien, in denen hier regelmäßig das empirisch versucht wird zu belegen. Kann man ähnlich kritisieren wie Adorno zu seiner Zeit eben schon die Oberflächlichkeit der psychologischen Tests kritisiert hat. Das heißt, sie erfassen in der Regel bewusste Einstellungen, aber keineswegs die latenten Strukturen, die dahinter liegen können. Also zum Beispiel einer der zentralen Werte des Postmodernismus ist die Toleranz gegenüber anderen. Aber die Frage ist, ob diese Toleranz eben tatsächlich das Verhalten im Krisenfall trägt oder ob es eher eine Ideologie darstellt, wofür meiner Meinung nach sehr viel spricht. Und dritte Schlussbemerkung, die wichtigste technische Grundlage des postmodernen Strukturen sind, wie gesagt, die Medien und die kulturellen Grundlage dafür die Kulturindustrie, wie sie die Autoren ja damals schon vor 70 Jahren in ihren Anfängen beschrieben haben. Das waren hier zwei Bildungsbürger, zwei alteuropäische Bildungsbürger, die natürlich dann in der amerikanischen Emigration unter einen enormen Kulturschock gerieten. Und diesem Kulturschock ist es auch zu verdanken, dass hier viele Einseitigkeiten zu finden sind. Zum Beispiel ein etwas zu einfacher Begriff der Manipulation des Einzelnen durch die kulturellen Vorgaben. Die Sache stellt sich hier komplizierter dar. Aber was hier in den Anfängen beobachtet wurde, dafür kann man nach wie vor jede Menge Beispiele finden. Und das, was dort beobachtet wurde, hängt in der Tendenz uns im Zeitalter der digitalen Kommunikations- und Darstellungsmedien immer noch nach. Oder kann man sagen, ist überhaupt hier erst Wirklichkeit geworden. Und nun ist die Frage, wie autoritär wirkt das auf die Menschen. Es ist eine oberflächlich gesehen sehr demokratische, wie Sie wissen, sehr demokratische Veranstaltung, die Kulturindustrie. Man kann ausschalten, man kann sich abwenden, man ist hier doch der Souverän seiner eigenen Welt. Aber durch die Massenhaftigkeit, durch die Extensität und die Intensität wirkt sie doch in einer Weise normierend, die selbst bei dem etwas schlichten Manipulationsbegriff der damaligen Zeit dann im Endeffekt gar nicht übertrieben ist, sondern sie hat sich seit Adorno diese Normierungsgewalt der Kulturindustrie hat sich seit Adorno eher potenziert als verringert. Damit bitte ich um Verzeihung, dass es doch etwas länger gedauert hat. Ich habe mir Mühe gegeben, aber hiermit bin ich jetzt erstmal zum Ende. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. unmittelbar zu, sofern Sie es dagegen haben, zur Diskussion überzugehen und würde mich bei Wortmeldungen und interessierte Nachfragen freuen. Ja, also die Normierungsgewalt, wie gesagt, ist von in dem Kulturindustriekapitel ja so dargestellt worden als einen Zirkel von Angebot und Nachfrage. Also es war der große Einwand gegen die damalige Medienforschung, wie sie vor allen Dingen im Auftrag der Rundfunkanstalten damals entwickelt wurde. Die wollten rausfinden, was wollen denn eigentlich die Hörer hören. Da, also Fernsehen war ja noch nicht so wichtig. Es ging gerade in den Anfängen los. Also es bezog sich vor allen Dingen auf Radiohörer. Und Adorno hat nun eingewandt, dass diese Meinungsumfragen sich im Kreis drehen, weil das, was die Hörer hören wollen, ja schon produziert ist durch ihre Hörgewohnheiten, die sie schon über Jahre sozusagen eingepflanzt bekommen haben. Ja, also insofern, und dieser Grundgedanke der Zirkularität von Erwartungen und Erfüllung, von Bedürfnis und Erfüllung, der ist nach wie vor ja sehr richtig, finde ich. Der wird immer wieder unterschätzt von denen, die sagen, naja, wir haben doch alle Freiheiten, wir haben nicht mehr ein Programm, wir haben auch nicht mehr drei Programme zu wählen, sondern wir haben ja heute 158 Programme. Ja, also man kann ja nun wirklich frei wählen. Aber da sieht man ja zweierlei. Erstens mal ist es eine große Uniformität, die sich dann zeigt in diesen Programmen, ja, mit Ausnahme von Nischen. Und zweitens, diese Nischen können eben doch wiederum nur von denen in Anspruch genommen werden, die eben aus irgendwelchen Gründen in diesen Zirkel von Bedürfnis und Nachfrage und Angebot eben nicht so strikt eingespannt sind aus sozialisatorischen Gründen. Ja. Und daher würde ich sagen, haben wir es hier mit einer neuen Form des Autoritarismus zu tun, einfach durch die Allgegenwärtigkeit und Nachhaltigkeit, mit der diese Wirkung hervorgebracht wird. Man kann sich den Denkformen und Wahrnehmungsformen so gut wie nicht mehr entziehen. Ich meine, wenn man nach empirischen Beispielen hier sucht, muss man schon, oder nach Tendenzen, sagen wir mal so, nach Tendenzen sucht, muss man vielleicht auch, wie damals schon übrigens, nicht in Deutschland suchen, sondern in anderen Ländern, vor allen Dingen in den USA, aber auch in Japan, wo diese allgegenwärtige Präsenz ja noch ganz andere Dimensionen, schon ganz andere Dimensionen hat, von denen wir annehmen können, dass sie hier auch irgendwann demnächst dann kommen, aber die wir zunächst mal hier noch nicht kennen. Ist es ungefähr beantwortet? Ja. Ja, gut. Ich würde ja nochmal diese Frage stellen, die sich nicht entziehen kann. Ja. Das ist ja auch eine Frage des Wortes. Also genau die postmoderne Behauptung mal positiv gewendet. Ja. Naja, also ich meine, schon Fromm hat hier Entscheidendes dazu beigetragen, indem er das Wollen wieder befragt hat. Also dieser Gedanke des Gesellschaftscharakters ist eigentlich der, warum wollen wir das, was wir wollen? Oder was drängt uns dazu, das zu wollen, was wir wollen? Und das ist philosophisch eine alte Einsicht über die Willensfreiheit, die uralte und klassische Debatte der Willensfreiheit. Man kann natürlich sagen, ja, ich will jetzt hier stehen und den Vortrag halten oder ich will lieber ins Restaurant gehen und essen oder was. Aber was mich bewegt zu wollen, das ist ja noch viel stärker als mein kleiner Wille, der eben immer nur in bestimmten Kontexten möglich ist. Ich wähle zwischen Alternativen. Das kann ich machen. Ich kann zwischen dem ersten und zweiten Programm oder zwischen 50. und 58. wählen, natürlich. Aber ich kann nicht die Strukturen bestimmen. Die sind mir entzogen. Also, und das hat gerade die postmoderne Theorie ja nachdrücklich gezeigt. Da, ich meine, ich will jetzt nicht den Postmodernismus verdammen, als theoretische Innovation, sondern wenn ich hier von Postmodernismus spreche, dann beziehe ich mich auf die Untersuchung des postmodernen Charakters. Ja, aber jetzt nur dieser Gedanke, dass wir Strukturen ausgeliefert sind, das hat ja niemand in der neueren Zeit so schlagend gezeigt wie der postmoderne Foucault. Übrigens auch, wenn Sie sagen, natürlich, man kann wollen, auch der Foucault mit seinen Strukturen der Macht, der zunächst mal überhaupt keinen Subjektbegriff zu haben schien, holt ihn ja dann auch wieder rein, da müsste ich Ihnen dann recht geben und sagen, natürlich, wir sind in Strukturen bestimmt, aber wir können auch Lebenskunst entwickeln. Das wäre jetzt Foucaults Thema, also die Lebenskunst, die Sorge um sich, die er zunächst mal als theoretisches Untersuchungsprojekt hatte, hat er dann plötzlich auch ethisch vertreten. Und da ist er dann wieder ganz konventionell, postmodern oder nicht, aber jedenfalls natürlich bleibt den Subjekten auch die Anstrengung und der Wille, hier dem Widerstand entgegenzusetzen. Rückbindung zur kritischen Theorie, da ist es, sehe ich, eine sehr ähnliche Grundverfassung. Adorno sagt, wir haben es mit allmächtigen, übermächtigen Strukturen zu tun. Aber wir haben es auch mit Subjekten zu tun, die im Prinzip dazu Stellung nehmen können. Ja, bei Habermas heißt es dann Ja oder Nein dazu sagen können. Das können wir als vernünftig Argumentierende machen. Nur muss eben immer auch gesehen werden, die Voraussetzungen der vernünftigen Stellungnahme muss auch da sein. Also man geht hier gleichzeitig, muss man auf mehreren Ebenen hier denken oder sich auch verhalten. Ja, und wir können nicht gleichzeitig beides machen. Wir können nicht gleichzeitig uns als selbstreflexiv verstehen und Strukturen beschreiben. Das können wir, glaube ich, nicht. Das können wir nur entweder oder. Ja. Ja. Wenn das so gemeint ist, die Frage ist, ob die Beispiele, die es auf dem Kriegsgefühl der Autismus-Problem aus dem Nürnberg-Experiment überhaupt ausreicht, um als Begriff das Schlagzeug, als Autismus-Problem. Ich gehe mal davon aus, dass es innerhalb der politischen Schaffung seit mindestens den 80er, 90er Jahren ein gestärktes Interesse am Begriff des politischen Autoritarismus gibt, unter dem Aspekt des staatstheoretischen und verfassungstheoretischen Gesichts. Insbesondere sogenannte dritte Weltstrukturen, die ein wenig durchschnittliches gesellschaftliches System haben, mit der politischen Kultur, starken sozusagen restriktiven Ordnungsvorstellungen. Würden Sie im Ernst glauben, dass die politischen Autoritaristen weltweit in der dritten Welt nicht demokratische Kultur oder politische Kultur alle unter diesem Begriff des autoritären Charakters, den Sie da mit Beispiel aus dem Experiment Ja, ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich Sie wirklich genau Ihre Stoßrichtung verstanden habe, aber ich habe natürlich nicht sagen wollen, dass alle Autoritarismen vom gleichen Schlag sind. Das wäre tatsächlich sehr unhistorisch. Natürlich unterscheidet sich auch der autoritäre Charakter, wenn man sowas feststellen kann, als Typus der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts von dem, was man heute hier zum Beispiel bei Rechtsradikalen finden kann. Es gibt da auch da Unterschiede. Es gibt natürlich auch viele Gemeinsamkeiten noch nach wie vor. Und meine Behauptung war auch bezogen jetzt auf andere Milieus, die nicht typisch hier autoritär sind oder rechtsradikal, dass hier doch Gemeinsamkeiten bestehen unterhalb der Oberfläche des postmodernen Beliebigen. Was ich schon überhaupt gar nicht mit hier in die Analyse einbezogen habe, das sind politische Autoritätstheorien, ja, zum Beispiel was in China passiert oder sowas, eine ganz andere Tradition des Autoritarismus, die uns jedenfalls nach 250 Jahren Aufklärung einigermaßen fremd sind. Ja, also das geht nicht. Andererseits kann man natürlich schon das überraschend finden, was damals in den 60er bis 80er Jahren gemacht wurde mit den Milgram-Experimenten, nämlich sie tatsächlich in sehr vielen Kulturen nochmal zu wiederholen auf ähnliche Weise. Ja, am ersten, als naheliegendste Frage war natürlich die, wie ist es bei den Deutschen? Das wollte der Milgram ja ursprünglich machen, hat es aber dann aus verschiedenen Gründen nie gemacht. Das war eigentlich die Absicht ursprünglich, zu fragen, was ist eigentlich das Besondere an der deutschen Kultur, dass sie den Nationalsozialismus hervorgebracht hat. Und er hat dann gleich im Vorfeld gesehen, bei seinen Vorstudien, die Amerikaner sind auch nicht anders. Ja? Also da gab es unterhalb dieser Ebene der kulturellen Traditionsunterschiede doch eine Gemeinsamkeit. Dann gab es zum Beispiel eine Studie in Jordanien in den 70er Jahren. Ja, Jordanien ist ein völlig anderer Traditionszusammenhang wieder mit Jugendlichen. Und man hat wieder dasselbe gefunden. Ja, also das sind natürlich zunächst mal grobe Schemata, wenn man das quantifiziert und man sagt, dass so und so viel Prozent reagieren in dieser Situation ähnlich. Ja, oder genauso. Da weiß man noch nicht so viel und deswegen reicht es natürlich nicht aus. Aber es ist schon mal ein sehr starkes Indiz, dass wir den Autoritarismus als eine Tiefenstruktur verstehen müssen. Ja? Ja. Ja. Ja. Also erstmal natürlich auch in der kritischen Theorie, ähnlich wie bei Hannah Arendt, gibt es diesen positiven oder nicht mit dem manipulativen zusammenhängenden Begriff der Autorität. Horkheimer hat das immer wieder gesagt, Autorität ist nicht Autoritarismus in diesem Sinne, sondern er hat das Sachautorität genannt. Ja, also das gibt da ist jetzt wieder eine andere Geschichte als bei in der Römischen Republik, aber es ist auch eine typisch moderne Form der Zuständigkeit oder der Kompetenz, würden Sie es vielleicht heute nennen. Ja, die Sachautorität ist nicht gleichzusetzen mit dem, was unter dem autoritären Charakter verstanden wird. Adorno hat das dann in diesem Vortrag von 1966 übrigens auch schon ein bisschen weiterentwickelt, hat das gar nicht mehr autoritären Charakter genannt, sondern manipulativen Charakter. Das ist ein Ausdruck, der vielleicht damals schon etwas zeitgemäßer war. Was da allerdings den Rückbezug auf die alten Gestalten des Nationalsozialismus gerechtfertigt hat, war damals ja der Auschwitz-Prozess. Also 66 war dieser Vortrag und 63, 64, 65 der Auschwitz-Prozess in Frankfurt, wo also diese Gestalten zum ersten Mal, diese KZ-Schergen zum ersten Mal sozusagen zum Sprechen gebracht werden konnten. Und da hat er sich sehr viel davon versprochen, theoretisch, aber gleichzeitig kam nichts. Das war ja das Erschrecken, was auch Fritz Bauer geäußert hat. Diese Menschen finden kein Wort über ihre, sie haben nicht die Fähigkeit, das zu reflektieren. Ja? Also hier haben wir es mit einer bestimmten zeitgebundenen Form des Autoritarismus zu tun, die Adorno für ja, wegweisend hielt, mit diesen manipulativen. Er hat das dann auch später wiedergefunden, zum Beispiel in den Tagebüchern von Höss und angeblich auch in dieser Lebensbeschreibung von Eichmann. Das Manipulative, das Kalte, das Gefühlskalte, die Unfähigkeit zu lieben, nennt er das, und solche Dinge. Jetzt nochmal natürlich, also meine Ausführungen zum Postmodernismus waren also äußerst kurz und äußerst gedrängt, eigentlich, wenn Sie so wollen, unverantwortlich kurz. Wenn man sowas anreißt, ja, dann ist es klar, dass die Reaktion auch sehr schnell ist, das reicht nicht, da gebe ich Ihnen recht. Ja, da müsste man jetzt tiefer eindringen. Nur was ich habe mich hier vor allen Dingen bezogen, die habe ich ja genannt, diese Untersuchung von Rainer Funk, der aus der Sicht Fromms hier da sehr eingehende Studien gemacht hat und über das Manipulative, er nennt es nicht so, er nennt das also eben die postmoderne Ich-Orientierung, hier viele Züge nennt, die man aber mit dem Manipulativen nach wie vor in Verbindung bringen kann. Es geht eben vor allen Dingen darum, entweder selbst Anteil zu nehmen an Geschehnissen, die Event-Charakter haben, in irgendeiner Weise Event-Charakter haben, oder diese selbst anzustoßen, diese selbst zu kreieren. Das heißt, sowas kann man aber nur machen, indem man wiederum andere Menschen im Sinne von Adorno manipuliert, indem man einen manipulativen Charakter zum Einsatz bringt. Kleine Hinweise, mehr ist es nicht, gebe ich Ihnen zu, also beweiskräftig ist es nicht. Ich würde nur davor eben eine kleine Gegentendenz richten zu dem, wie der Postmodernismus von seinen affirmativen Vertretern oft dargestellt wird, eben als die große und neue Freiheit, sich selbst zu kreieren, sich als ästhetisches Subjekt zu verwirklichen. Das scheint mir doch eher eine ideologische Schicht zu sein, als der Realität zu entsprechen. Bitte? Wir sind hier nochmal auf die Kriterien nochmal gekommen. Der Adorno beschrieb ja immer den ambivalenten Charakter von Austerität. Auch im Dritten Reich konnte man nach von Führermord nicht in den Lauter am Tag heil zu schreiben. In Gesprächen mit Bäckerarbeiter diskutiert Adorno, dass er auch das Austerität als eine bestimmte Phase der Sozialisation notwendig ist, die aber dazu führen muss, dass man auch zu dieser Perspektive mehr Distanz gelegt wird. Das hängt ja eng mit dem Begriff der Integration auch zusammen, der ja auch diese ungeeignete Art und Weise hat. Einerseits Integration kommt ja von Integration, das Heile, aber es ist auch gleichermaßen das Gegenteil, das Zerstörende. Adorno hat sich ja nochmal auf die Dialektik der Aufklärung in einem Aufsatz auf das Thema der Vernunft und Offenbarung bezogen, wo er sich dagegen erwartet, dass man jetzt vorschnell die Vernunft auf der Bären soll. Da hat er gesagt, nein, das ist im Grunde genommen ja zu wenig Vernunft. Nicht zu viel scheitert auch. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass in dem Begriff der Autorität nicht der höchst ambivalent ist. Also für die Ich-Entwicklung ist Autorität notwendig, um die Ich-Schwäche wie von Nürnberg bekommen, nicht allzu stark ausmachen zu können. Also wir sind sicherlich alle heutzutage von Ich-Schwäche gekennzeichnet. Und gerade in diesem Missverständnis von anti-autoritär, von anti-autoritärer Erziehung die Rede ist, versteht man das häufiger und meistens als abstrakte Negation von Autorität. Das war noch nie so zu verstehen. Anti-autoritär hat gegen Autorität involviert, aber Autorität ist die Nicht-Autorität dagegen verwartet. Das ist an der Stelle ist das sehr schön formuliert. Sie pfeifen auf diese Gesellschaft, aber die Melodie, die sie dort pfeifen, ist ihre Gesellschaft. Da wiederholt sich hier gewissermaßen die Mantel des Nicht-Autoritären auf dem Thema. Ja, also das war ja jetzt wohl auch vielleicht kein Einwand, sondern eher eine Präzisierung von dem, was ich sagen wollte. Da würde ich Ihnen also voll und ganz zustimmen. Ja, also sowohl im Begriff der Autorität steckt die Rebellion gegen das Autoritäre und dann das Erschrecken darüber und dann umso mehr das Hurra dafür oder die Unterwerfung. Ja, und dann natürlich auch bei dem, der hier versucht, das zu durchschauen, den zivilisatorischen, das, was die Zivilisation mit ihm angerichtet hat, zu durchschauen und zu kritisieren, aber trotzdem natürlich nicht zurück kann und zurück will zu irgendeiner vorzivilisatorischen Natur, die es nicht gibt und nie gegeben hat. Ja, das ist völlig richtig. Es ist hier ein Balanceakt zwischen der Kritik der Zivilisation und der Bejahung der Zivilisation. Natürlich, ein Adorno ist ein hochzivilisierter Mensch, der sich schon bei dem geringsten und kleinsten Gewaltakt das Herzflattern bekanntlich gekriegt hat und kreideweiß den Saal verlassen hat, in der berühmten Szene kurz vor seinem Tod. Ja, während wir da, also ich habe jetzt viel mit der sozialen Arbeit zu tun, da wesentlich robuster sind und in jedem Gewaltakt, auch der physisch erlebt wird, eher das Hilflose dahinter sehen. Also jeder, der gewalttätig wird, ist in sozialarbeiterischer Perspektive, ist das seine einzige Sprache, die er zur Verfügung hat. Adorno war da nur entsetzt darüber. So nah war er mit den zivilisatorischen Errungenschaften verschmolzen und eins. Ist es irgendwie klar geworden, was ich sagen wollte? Ich hoffe es. Ja. Da es gerade keine weiteren dringlichen Nachfragen gibt, zum weiteren Verständnis, dass ich hoffe, dass breiter gesprochen hat, vielleicht in manchen Nachfragen dann kritisiert werden musste, würde ich gerade vorschlagen, den Abend hier zu beenden. Und solange keiner protestiert, wünsche euch allen einen guten Heimweg und dass wir uns verzeihen. Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für das Interesse.